etwas draus, da brauchen wir einen guten Text hier. Das Letzte, was ich heute hören will, ist eine Melodie. La la la la la la. Ich merke schon, für nichts schenkt dir keiner ein neues Lied. La la la la la la. Mal will er dies und mal was ganz anderes und eigentlich wär ich jetzt lieber woanders. Ich brauch ein bisschen mehr Zeit, nur für mich. Sieht sie nicht, ich arbeite dran. Arbeite dran und was glaubt er, tu ich hier. Arbeite dran. Du tanzt für mich, Baby. Für Leon, für ihn und mich. Arbeite dran, scheint ja ganz einfach zu sein. Doch er musste das noch niemals tun. Er schreibt sonst allein. Hören Sie, da könnten wir so eine Art BG-Platte draus machen, so über gebrochene Herzen und so ein Quatsch. Seht ihn euch an, dieser Mann hatte nie ein gebrochenes Herz. Und tust für mich, Baby. Für ihn ist das irgendein Wort, das gut passt zu der vierten kleinen Terz. Also das muss rein hier. Ihm würden ein paar Worte schon langen. Leon und ich waren Jahre zusammen. Ich brauch ein bisschen mehr Zeit. Zeit! Nur für mich. Und ich sag, ich arbeite dran. Arbeite dran. Ich brauche nur eine Chance. Weil die Musik von ihm ist, Baby, heißt das noch nicht, ich tanz. Arbeite dran, scheint ja ganz einfach zu sein. Doch er musste das noch niemals tun, er schreibt sonst allein. Das ist der Moment, wo meine Boys dran sind. Er las die Worte, nahm den Titel, warf den Rest heraus. Baby, und schrieb einen funky Disco-Song. Mein Lied sah vorher anders aus, doch vielleicht kann es besser. Ich schreib ihm wohl zu schwer. Ich bin schon völlig kreuz und quer und weiß nun gar nichts mehr. Irgendeine Zeile. Wenn das von einem anderen wär, dann wüsste ich, was ich tu. Ich sagte, das ist nicht mein Stil, komm, lass uns etwas anderes tun. Doch vielleicht wär es sauer. Sein Selbstvertrauen ist groß. Wenn du ihm jetzt nicht schnell was schreibst, dann sind wir den Job los. Ich bin die Melodie steht, jetzt liegt's an ihm. Ich tu, was ich tun kann, mehr kann ich nicht tun. Er musste das noch niemals tun. Er schreibt sonst allein.